Heute mit einem weiteren Beitrag unseres Science-Fiction-Radios, dem Hörspiel Cyber Lady von Friedrich Bestenreiner. Der Autor, 1924 in Wien geboren, war lange Jahre als promovierter Physiker in der Grundlagenforschung tätig und zunächst nur als Autor wissenschaftlicher und populärwissenschaftlicher Veröffentlichungen bekannt. Dann interessierten ihn zunehmend künstlerische Formen des Erzählens. Im Genre Science Fiction fand er ein geeignetes Feld, um fundierte Sachkenntnis mit Fantasie, fesselnder Handlung, sprachlichem Witz und einem gehörigen Schuss Humor zu verbinden, wovon Sie sich jetzt überzeugen können.